kann mit dir bin. Ich lass die Arbeit abzahlen und bald auf den Gewinn. Die zwei fahren irgendwo hin. Die zwei fahren irgendwo hin. Und hat der Sache keinen Sinn. Da draußen bin ich König und du meine Königin. Die zwei fahren irgendwo hin. Da gibt es Sand, da gibt es Wind, da gibt es Wiesen, die mit Wiesen sind. Da gibt es Land, da gibt es Wein, da bin ich Mensch, da bin ich mich des Lebens, Lebens klein. Die zwei fahren irgendwo hin, bevor ich zu schwimmen beginne. Ich werde nix du Meister sein und du die Meisterin. Die zwei fahren irgendwo hin. Da gibt es Mist, da gibt's ein Boot. Da gibt es jeden Abend Abendbrot. Da gibt's Musik, die auch mal schweigt, wenn uns die alte Fischer es nachts die Sterne. Fahren irgendwo hin, wo ich ganz allein mit dir bin. Ich lass die Arbeit abzahlen und bald auf den Gewinn. Zwei fahren irgendwo.